Schwert befreier. Unser Vaterland entsetzlich leid und schwach. Richtung Westen, den übrigen nur noch die Hoffnung blieb auf Verschonung durch die anderen kämpfenden Feinde. Die Angst vor dem, was auf sie zukam, saß so tief. Chapter 10.